بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله دس على بامس بمهاتسين الله زيغن هاي بمهاتسكايت der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist, liebe Geschwister. Ich lese euch heute den Abschnitt vor, den wir inshallah ta'ala von Surah al-Thalatha durchnehmen möchten. Und zwar geht es weiter mit dem Satz, und der Beweis für das Vertrauen ist die Aussage des Erhabenen, und verlasst euch auf Allah, wenn ihr gläubig seid. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين سورة المائدة فيرس 23. Wir sind immer noch bei den verschiedenen عبادات قلبية, die عبادات mit dem Herzen gemacht werden hauptsächlich. Und er sagt سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه, und wer sich auf Allah verlässt, dem ist er seine Genüge. سورة الطلاق فيرس 3. Und der Beweis für die Raghba, das Streben, und die Rahba, die Furcht, und der Khushu', die Demut, ist die folgende Aussage des Erhabenen: وَكَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Sie pflegten sich ja mit den guten Dingen zu beeilen und uns in Begehren und Ehrfurcht anzurufen, und sie pflegten vor uns demütig zu sein. Surat al-Anbiya, Vers 90. Und der Beweis für die Khashya, die Ehrfurcht, ist die folgende Aussage des Erhabenen: فلا تخافوهم وخافوني. Das heißt, فلا تخشوهم وخشوني. So fürchtet nicht sie, sondern fürchtet mich. Surat al-Baqara, Vers 150. Und der Beweis für die Inabah, die Zuwendung, ist die Aussage des Erhabenen subhanahu wa ta'ala: وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Und wendet euch eurem Herrn reuig zu und seid ihm ergeben, bevor die Strafe über euch kommt, worauf euch keine Hilfe zuteil werden wird. Surat al-Zumar, Vers 54. Und der Beweis für die Isti'ana, das um Hilfe bitten, ist die Aussage des Erhabenen subhanahu wa ta'ala: Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Die Surat al-Fatiha, die fünfte Ayah. Ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam im Hadith von Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma: Wa idha sta'anta fasta'in billah. Und wenn du um etwas bittest, so bitte Allah. Der Beweis für Isti'adha, das Zuflucht suchen, ist قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ und قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Und der Beweis für die Istighatha, das um Errettung flehen, ist die Aussage des Erhabenen in Surat Al-Anfal, Vers 9: إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Gedenke, als ihr euren Herrn um Hilfe anrieft, da erhörte er euch: Ich werde euch mit 1000 von den Engeln unterstützen, hintereinander reitend. Und der Beweis für die Opferung, al-Dhabh, ist die Aussage des Erhabenen: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Sag gewiss, mein Gebet, mein Schlachtopfer, mein Leben, mein Sterben gehören Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Er hat keinen Teilhaber. Dies ist mir befohlen worden und ich bin der Erste der ihm Ergebenen. Und aus der Sunna heißt es: La'an Allah man dhabaha li ghayrillah. Allahs Fluch ist auf denjenigen, die für andere außer Allah opfern. Sahih Muslim. Und der Beweis für das Gelübde an-Nadhr ist die folgende Aussage des Erhabenen subhanahu wa ta'ala: Sie erfüllen das Gelübde und fürchten einen Tag, dessen Übel sich wie im Flug ausbreitet. Surat al-Insan, Vers Nummer 7. Das sind alles Sachen, schnell, weil das habt ihr ja vor euch liegen, für diejenigen, die es ausgedruckt haben. Und deswegen brauchen wir darauf nicht länger eingehen, außer dass wir es inshallah demnächst erklären werden. Und dann versuchen wir auch heute inshallah ta'ala zur zweiten Grundlage zu kommen, al-Aslu al-Thani, und zwar die Erkenntnis der Religion des Islams mit Beweisen. Ma'rifatu din al-Islam bi-adillatihi. Gemeint ist, der Autor sagt es, rahimahullah ta'ala, gemeint ist die Ergebung zu Allah subhanahu wa ta'ala durch den Tawhid und die Unterwerfung an Allah subhanahu wa ta'ala durch seine Gehorsamkeit ihm gegenüber und durch die Lossagung vom Schirk und seinen Anhängern. Die islamische Religion besteht aus drei Stufen: Islam, Iman und Ihsan. und jede der drei Stufen hat Säulen. Die erste Stufe, die Säulen des Islam sind fünf. Das Zeugnis, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Das Verrichten des Gebetes, das Entrichten der Zakah, das Fasten im Ramadan und das Pilgern zum heiligen Haus Allahs. Und der Beweis für das Zeugnis ist die Aussage des Erhaben, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah bezeugt in Wahrung der Gerechtigkeit, dass es keinen Gott gibt außer Allah, außer ihm. Ebenso die Engel und jene, die Wissen besitzen. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Allmächtigen, dem Allweisen, Surat Al-Imran, Vers 18. Und die Bedeutung dieser Shahada ist, dass nichts und niemand zu Recht angebetet wird außer Allah. Es gibt keinen, das heißt der Teil, es gibt keinen Gott außer Allah, der erste Teil, es gibt keinen, negiert alles, was neben Allah angebetet wird. Und die Aussage außer Allah bestätigt die Anbetung Allahs, des Einzigen, der keinen Partner in der Anbetung hat, genauso wie er keinen Partner in seiner Herrschaft hat. Die Erläuterung davon wird durch die folgende Aussage Allahs subhanahu wa ta'ala verdeutlicht in Surat Az-Zukhruf, Vers 26 bis 28, wo es heißt, dass Ibrahim sagte zu seinem Vater und seinem Volk, gewiss, ich sage mich los von dem, dem ihr dient, außer demjenigen, der mich erschaffen hat. Denn er wird mich gewiss recht leiten, er machte es zu einem bleibenden Wort unter seinen Nachkommen, auf das sie umkehren mögen. Und die Aussage des Erhabenen in Surat Al-Imran, Vers 64, sag, O Leute der Schrift, kommt her zu einem zwischen uns und euch gleichen Wort, dass wir niemandem dienen außer Allah und ihm nichts beigesellen und sich nicht die einen von uns die anderen zu Herren außer Allah nehmen. Doch wenn sie sich abkehren, dann sagt, bezeugt, dass wir Allah ergeben sind. Das ist der Teil, den wir heute inshallah ta'ala uns vornehmen möchten. Und wir waren stehen geblieben natürlich bei dem ersten Asl, bei der ersten Grundlage, und zwar die Erkenntnis Allahs subhanahu wa ta'ala. Und wir waren bei den verschiedenen Gottesdiensten, verschiedenen Ibadat. Wir wollen jetzt ab jetzt inshallah ta'ala immer versuchen, die arabischen Worte zu lernen, lang nach und nach. Nicht jedes Mal müssen wir die deutschen Begriffe verwenden. Langsam, der Muslim, das ist ja der Sinn dieser Einleitung, dass der Muslim lernt, auch diese Begriffe kennenzulernen. Ayah, was bedeutet Hadith, was bedeutet, was ein Asl ist, was eine, wie heißt es, eine Ibadah ist, was Ikhlas ist. Diese Fachbegriffe jetzt langsam haben wir so oft gehört, dass wir inshallah ta'ala versuchen jetzt, mit diesen Begriffen umzugehen. Wir waren bei der, wir haben über die Hoffnung gesprochen, und wir werden jetzt inshallah, also Ar-Raja war die Hoffnung, und wir reden jetzt inshallah über den Tawakkul. Der Tawakkul, das ist das, was man im Deutschen normalerweise übersetzt mit Gott vertrauen. Der Autor sagte, das Beweis für das Vertrauen, also Beweis für das Vertrauen, dass das Vertrauen in das Vertrauen eine Art Ibadah ist. Und wir wollen wissen, welche Form von Tawakkul ist eine Ibadah, sodass sie nur für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht werden darf. Denn es gibt verschiedene Arten von Tawakkul. Manche Arten von Tawakkul darf man auch auf einen Menschen beziehen. Aber da Allah subhanahu wa ta'ala den Tawakkul in bestimmten Ayat erwähnt hat, dass sie eine Annäherung ist zu Allah azza wa jal, gibt es also eine Form von Tawakkul, die eine Ibadah darstellt. Und wir möchten wissen, welche Form von Tawakkul das letztendlich ist. Allah sagte subhanahu wa ta'ala sinngemäß in Surat Al-Ma'idah, wie wir gesagt haben, und verlasst euch auf Allah, wenn ihr gläubig seid. Und wir haben gelernt, dass wenn Allah azza wa jal uns etwas befiehlt zu tun, dann ist es etwas, was er mag, subhanahu wa ta'ala. Und wenn er etwas mag, subhanahu wa ta'ala, dann ist es natürlich eine Ibadah, weil es eine Form der Annäherung ist zu Allah Azza wa Jal. Und die andere Ayah ist, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Das heißt, und wer sich auf Allah verlässt, dem ist er seine Genüge. Surat At-Talaq in der dritten Ayah. Okay. Tawakkul, liebe Geschwister, müssen wir unterscheiden. Wenn es beim Tawakkul um die Herbeiführung eines Nutzens geht oder die Abwendung eines Schadens und dieser Nutzen und dieser Schaden ist etwas, was nur Allah subhanahu wa ta'ala herbeiführen kann oder abwenden kann, dann ist es eine Form von Tawakkul, die nur Allah azza wa jal alleine gebührt. Wir verstehen also unter Tawakkul gesetzlich gesehen, dass man sich auf Allah verlässt, wenn es um die Herbeiführung eines Nutzens oder die Abwendung eines Schadens geht, indem man seinem Gesetz gemäß handelt. Machen wir dafür ein Beispiel. Ich verlasse mich auf Allah subhanahu wa ta'ala, indem ich mir erhoffe, durch mein Gebet, dass er, welchen Nutzen haben wir vom Gebet, dass der Iman dadurch stärker wird, dass meine Sünden dadurch vergeben werden. Das heißt, ich erwarte von Allah subhanahu wa ta'ala, ich erhoffe mir, dass ich yawm al-qiyamah dieses Gebet vorfinden werde, als eine gute Tat in der rechten Hälfte meiner Waagschale und dass dieses Gebet ein Gewicht haben wird, das meine Sünden überwiegen wird, insha'Allah ta'ala. Da, insofern verlasse ich mich auf Allah subhanahu wa ta'ala. Ich habe in seinem Buch gelesen, dass er das Gebet liebt. Ich habe den Propheten sallallahu alaihi wasallam in den Hadithen gehört, wie er gesagt hat, dass diese Gebete Allah subhanahu wa ta'ala liebt, dass sie sogar die besten unserer Taten sind. Deswegen bete ich und verlasse ich mich in dieser Hinsicht auf Allah subhanahu wa ta'ala. Abwendung eines Schadens, bleiben wir beim Gebet. Das ist zum Beispiel das, Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Quran al-Karim, Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Das heißt, wahrlich, das Gebet hält ab von Schändlichem und Abscheulichem. Und deswegen, das ist eindeutig etwas Schädliches, etwas Schadhaftes. Und ich verlasse mich auf Allah subhanahu wa ta'ala. Auch beim Dua, der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam hat uns versprochen, wenn wir Dua machen, dann entweder wird unser Dua erhört, oder stattdessen bekommen wir eine Belohnung im Jenseits, oder stattdessen bekommen wir Schlechtes abgewandt. Allah wendet von uns schlechte Dinge ab, in dem Maße, wie wir um Gutes gebeten haben. Ja? Das ist eine Form von Tawakkul, die natürlich nur Allah Azza wa Jal alleine gebührt. Und deswegen, diese Sache nennen wir, man spricht auch von Tawakkul as-Sir. Tawakkul as-Sir. Sir ist das Geheimnis, gemeint ist die verborgene Art von Tawakkul. Gemeint ist also etwas, wozu nur Allah also imstande ist. Und deswegen verlasse ich mich auf ihn, subhanahu wa ta'ala. Kein Mensch hat Zugang zu diesen verborgenen Dingen, wie das Vergeben der Sünden, das Aufwiegen, das Schwermachen der Waagschalen, das Abhalten von Krankheiten. Nur Allah kennt die Zukunft, deswegen arbeite ich, deswegen lebe ich gemäß seiner Scharia, damit es mir in diesseits gut geht, noch vor dem Jenseits. Weiteres Beispiel, eine Person, sie spendet für Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn man sagt für Allah, man meint damit im Trachten nach Allahs Angesicht, im Trachten nach Allahs Zufriedenheit. Das ist, was man nennt für Allah. Aber Allah azza wa jalla braucht deine Spende nicht, sondern Allah subhanahu wa ta'ala, wir brauchen ihn subhanahu wa ta'ala. Jemand zum Beispiel spendet für Allah azza wa jalla in der Hoffnung auf Vergebung der Sünden. Subhanallah, er spendet und versucht, dass niemand etwas mitbekommt, nur sein Herr subhanahu wa ta'ala, ist das kein Vertrauen auf Allah, zweifellos ein Vertrauen auf Allah, das verbunden ist mit Tawhid. Warum? Weil niemand macht das, es sei denn, er glaubt, dass Allah alles weiß und dass Allah alles sieht und dass Allah alles mitbekommt, subhanahu wa ta'ala. Deswegen seht ihr, wie schön es ist, wenn man Ikhlas hat. Das ist nämlich ein Zeichen, eine deutliche Umsetzung des Tawhid. Und so weiter und so fort. Aber jetzt gehen wir zu einer anderen Form von Tawakkul, die unproblematisch ist, die nicht nur für Allah subhanahu wa ta'ala gilt, sondern eine Sache, die man auch auf einen Menschen macht. Zum Beispiel, du beauftragst jemanden, eine Bevollmächtigung im Arabischen nennt man Wakala. Das hat die gleiche Wortwurzel wie Tawakkul. Vielleicht hört man das auch raus. Tawakkul, Wakala. Beide Worte haben die gleiche Wortwurzel gemeinsam, und zwar die Buchstaben Waw, Kaf und Lam. Und diese drei Buchstaben bedeuten, dass das Wort den gleichen Ursprung hat. Und nur das eine, Tawakkul, benutzt man eben nur für Allah Azza wa Jal, ist für ihn reserviert. Und das andere, Wakala, Bevollmächtigung, benutzt man auch für die Menschen. Deswegen gibt es, es gibt im Fiqh ein ganzes Kapitel im Muamalat, heißt zwischenmenschlichen Handlungen, gibt ein Kapitel, heißt Bevollmächtigung, heißt Wakala. Und da geht es darum, darf man jemanden beauftragen mit einer Angelegenheit? Wenn ja, für welche Angelegenheiten darf man einen anderen Menschen beauftragen? Dieser Vertrag, wie kommt der zustande? Dieser Vertrag, ist er verbindlich oder ist er nicht verbindlich? Und wenn er verbindlich ist, ist er einseitig verbindlich oder zweiseitig verbindlich? Wie kann er aufgelöst werden? Und so weiter und so fort. Gibt es viele, viele Regelungen, die sehr, sehr nützlich sind, alhamdulillah. Allah hat uns diese Sache leicht gemacht. Diese Sache ist auch eine Art von Vertrauen. Denn ich vertraue jemandem etwas an. Zum Beispiel sage ich ihm, lieber Bruder, hier ist Geld, bitte kaufe für mich ein Auto, Jahrgang so und so viel, Modell so und so, so und so. Und dann, ich verlasse mich auf ihn, dass er diese Aufgabe auch erfüllt. Dieses Vertrauen, dieses sich verlassen auf ihn, ist eine Art erlaubter Form von Tawakkul oder von Wakala, wie du es jetzt auch nennen möchtest. Warum? Weil das eine Sache ist, zu der ein Mensch sehr wohl imstande ist. Und deswegen ist es in diesem Fall unproblematisch und der Beweis dafür ist der Koran und die Sunna, sogar der Ijma', die Übereinkunft der Gelehrten, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit allen, ihnen allen barmherzig sein. Jetzt haben wir eine Form von Tawakkul verstanden, die nur für Allah gilt. Und wir haben eine Form von Tawakkul verstanden, die auch für andere außer Allah subhanahu wa ta'ala gilt. Jetzt machen wir ein Beispiel für eine Form von Tawakkul, die wir nicht machen dürfen. Das wäre, wenn wir die erste Kategorie verletzen, die wir genannt haben. Stellt euch vor, eine Person, sie vertraut auf jemanden, der verstorben ist. Stellt euch vor, jemand vertraut auf jemanden, der verstorben ist. Und sagt sich, ich werde zum Beispiel eine Spende machen oder ich mache irgendein Dua zu einem verstorbenen Grabesbewohner und bitte diese Person darum, dass er für mich bei Allah subhanahu wa ta'ala ein gutes Wort einlegt und verlasse mich darauf, dass er das dann bei Allah azza wa jal macht. Das wäre natürlich eine fatale Form von Tawakkul. Warum? Weil du dich verlässt in diesem Fall auf ihn, obwohl er gar nicht dazu imstande ist. Obwohl er gar nicht dazu imstande ist. Und deswegen, das ist die entscheidende Angelegenheit, liebe Geschwister. Ich denke, die Sache ist inshallah ta'ala nicht kompliziert zu verstehen. Dann gehen wir über zu einer weiteren Form, und zwar zur Raghba. Und zwar Raghba wurde jetzt zum Beispiel jetzt übersetzt in eine Form von Begehren oder Streben nach Allah subhanahu wa ta'ala. Raghba kann auch eine Art Wunsch ausdrücken. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, sinngemäß in Surat Al-Anbiya, wir haben jetzt gleich drei Ibadat auf einmal, die in der Ayah erwähnt werden, einmal Raghba, einmal Rahba und einmal Khushu'. Raghba, das Streben, Rahba, die Furcht und Khushu', die Demut. Es heißt im Koran al-Karim über manche unserer Propheten, sie pflegten sich ja mit den guten Dingen zu beeilen, uns in Begehren, yad'unana raghaban, da hört ihr das Wort raus, raghaban, und da kommt das Wort her, raghba, und Allah sagt, raghaban wa rahaban, rahaban, das ist das Wort Furcht, al-rahba ist die Furcht. Es gibt auch andere Begriffe im Arabischen für Furcht, al-khauf zum Beispiel, auch eine Art von Furcht, okay. Manche Gelehrte sagen, das ist genau das Gleiche. Und sie pflegten vor uns demütig zu sein. Das heißt, Demut ist auch eine Form von Ibadah, die nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine gilt, wenn wir verstanden haben, was damit gemeint ist. Tayyib, Raghba. Raghba kann man für sich übersetzen mit Verlangen oder Begehren. Und wenn wir jetzt aber den Begriff Raghba vergleichen mit dem Begriff der Hoffnung, Ar-Raja, dann stellt sich die Frage, was ist der Unterschied zwischen Raghba und Raja? Raja haben wir letztes Mal kennengelernt, eine Art Hoffnung. Und Raghba, haben wir jetzt gesagt, ist eine Art Verlangen, Begehren. Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, hat die Sache ungefähr wie folgt ausgedrückt. Er sagte, der Unterschied zwischen Raghba und Raja ist das Raja ein Begehren ist, und das heißt also, es geht um einen Wunsch, den du im Herzen hast, du strebst danach im Herzen, du begehrst, du wünschst dir, Allahs Zufriedenheit, du strebst nach Allah im Herzen, und Raghba ist dann das tatsächliche Verlangen und das tatsächliche Streben nach Allah subhanahu wa ta'ala. Insofern ist also die Raghba eine Folge von Ar-Raja. Erst hast du Raja im Herzen, du strebst nach Allah subhanahu wa ta'ala im Herzen und dann setzt du das um. Raghba ist also die Folge von Raja. Und er sagt, es ist vergleichbar wie mit Angst und Fliehen. Angst und Fliehen. Das ist also das Gegenteil davon natürlich. Ja? Angst, Khauf. Du hast Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Was ist die Folge von der Angst? Du fliehst irgendwohin, du haust irgendwohin ab, du entfernst dich vor dieser Gefahr, die du hast. Indem du zum Beispiel in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, indem du die Sünde unterlässt. Indem du weit weggehst von der Sünde. Indem du dich strebst nach der guten Tat. Ja? Deswegen, also die Angst und das Fliehen ist vergleichbar mit dem, mit dem Wunsch bzw. dem Begehren im Herzen und dem tatsächlichen Verlangen nach der Zufriedenheit Allahs, indem man umsetzt das, was Allah subhanahu wa ta'ala von dem Menschen verlangt hat. طيب. Eine weitere Form von Ibadah, die Allah in dieser erwähnt hat, ist Ar-Rahab. Oder Ar-Rahab, beides sprachliches gleich. Und oder wir haben es auch genannt, Rahbah, alle drei bedeutet das Gleiche. Es geht hier um Angst und Furcht. Und manche Gelehrte sagen, die beiden arabischen Begriffe Khauf und Rahba ist das Gleiche. Und manche von ihnen machen einen Unterschied. Sie sagen, vergleichbar mit dem, was wir gerade eben gesagt haben. Sie haben gesagt, dass Khauf ist Angst. Das ist ein Zustand, das ist ein Gefühl. Aber Rahba bedeutet Angst zu haben, die aber einen Menschen dazu bringt, zu flüchten. Weil manche Menschen haben Angst, bleiben aber dann wie gelähmt stehen, machen aber nichts. Sie weinen aufgrund ihrer Sünden, aber sie unterlassen die Sünden nicht. Es geht ja nicht ums Weinen, es geht um das Unterlassen der Sünden. Es geht darum, die guten Taten zu machen. Ja? Und deswegen, also manche Leute haben Angst, aber diese Angst bringt sie nicht dazu, die Sünden zu unterlassen. Diese Art von Khauf ist ein Teil dessen, was du haben sollst. Aber letztendlich soll die Angst dich dazu bringen, zu Allah subhanahu wa ta'ala zu fürchten, mit indem du das umsetzt, was Allah von dir verlangt hat. Und wie gesagt, manche sagen, das hat beides die gleiche Bedeutung, ist aber kein Problem, denn beides ist ja sowieso, wird verlangt vom Menschen. Tayyib, eine weitere Ibadah, die, und ihr seht hier, der Autor, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm das Beste geben an Belohnung, konzentriert sich hier auf welche Formen von Ibadat? Konzentriert er sich auf die Ibadat, die wir mit den Körperteilen machen? Nein. Konzentriert er sich auf die Ibadat, die wir mit der Zunge machen? La ilaha illallah, subhanallah, Allahu Akbar, Quran lesen? Nein. Er konzentriert sich hier auf die Ibadat, die bei uns im Herzen sind. Denn wenn das Herz gesund ist, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, im Körper gibt es ein Stück Fleisch, wenn es gut ist, wenn es gesund ist, dann ist der gesamte Körper gesund. Und wenn es krank ist, dann ist der gesamte Körper krank. Er sagte, damit ist das Herz gemeint. Deswegen diese Ibadat, liebe Geschwister, die sind das Wichtigste überhaupt. Sie sind das Wichtigste überhaupt. Es gibt Menschen, die ins Paradies eintreten, obwohl sie wenige gute Taten gemacht haben, die man sehen kann mit dem Auge, nicht viel gebetet, gerade ihre Pflichtgebete gemacht, nicht viel freiwillig gefastet und so weiter, aber sie haben keinen Hass gegen irgendeinen Muslim. Sie verzeihen allen ihren Geschwistern. Sie lieben Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Gesandten. Und so weiter und so fort. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, damit du verstehst, wie wichtig diese Ibadat im Herzen sind, er sagte, al-mar'u ma'a man ahabba. Das heißt, der Mensch wird zusammen sein mit demjenigen, den er liebt. Also so wichtig ist diese Angelegenheit. Und deswegen, liebe Geschwister, das ist ein wunderbarer Maßstab zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala, um zu erkennen, an welcher Stufe bist du angelangt zwischen dir und Allah azza wa jal. Wie bewegt sich dein Herz, wenn ein Muslim deine Hilfe braucht? Wie bewegt sich dein Herz, wenn ein Muslim etwas Gutes passiert ist? Freust du dich für ihn? Bist du neidisch? Und so weiter kann man sehr schön erkennen, ohne dass ein anderer das mitbekommt, außer Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. Gehen wir zur Khushu', Demut. Demut, darunter verstehen wir in der Regel sprachlich, dass man sich klein macht für jemanden. Aber welche Art von Demut meinen wir, wenn wir sie in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen? Wir meinen damit, dass man sich für Allah subhanahu wa ta'ala aufgrund seiner Gewaltigkeit klein macht, winzig macht, indem man seinen Anordnungen, indem man sich seinen Anordnungen unterwirft. Diese Art von Demut, jemand, das heißt zum Beispiel, wie man sagt über Umar radiallahu ta'ala anhu, man sagt, er war ein keine Waqafan inda Kitabillah, sagt man. Das heißt ungefähr übersetzt auf Deutsch, wenn man zu Umar radiallahu anhu gesagt hat, hör mal zu, das was du machst ist falsch, denn Allah azza wa jal sagt das und das und das, er hat sofort aufgehört. Und ihr kennt diese berühmte Geschichte, wo er radiallahu ta'ala anhu einmal am Haus mancher Leute war, die Alkohol getrunken haben. Und dann hat er, man hat die Geräusche gehört von den Leuten, wie sie offensichtlich schon Geräusche von sich geben, weil sie schon betrunken waren. Und dann fragte er seinen Mann neben ihm, Abdurrahman ibn Auf, radiallahu ta'ala anhu, und sagte, was meinst du, was sollen wir jetzt machen? Weil er war der Khalifa. Das heißt, er hätte jetzt anordnen können, dass diese Leute festgenommen werden und gemäß dem Gesetz Allah subhanahu wa ta'ala bestraft werden, weil sie Alkohol getrunken haben. Aber, was sagte Abdurrahman radiallahu anhu? Er sagte, ich denke, wir haben etwas gemacht, was Allah verboten hat. Denn Allah sagte, وَلَا تَجَسَّسُوا. Das heißt, und spioniert nicht aus. Spioniert den Leuten nicht nach. Und wie es Surat al-Hujurat sinngemäß übersetzt bedeutet. Was hat Umar gemacht in dem Moment? In dem Moment ist er umgedreht und ist weggegangen. Welcher Mensch ist so? Jeder Mensch, der so handelt wie Umar ibn Khattab radiallahu anhu, sobald er eine Ayah hat, einen Hadith hört, er sagt sofort, stopp, ich höre damit auf. Das ist eine Person, die ein gesundes Herz hat. Das ist eine Person, die Khushu' hat. Also, noch einmal. Khushu' bedeutet nicht weinen. Khushu' bedeutet, dass man Allahs Anordnungen umsetzt aufgrund der Gewaltigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala. Aufgrund dessen, was du von Allah weißt, stehst du zum Beispiel in deinem Gebet, das ist eine Art von Khushu', die Umar gehabt hat, radiallahu anhu, aber eine andere Art von Khushu', wenn du im Gebet bist und dich konzentrierst auf was du sagst, weil du dir bewusst machst, wer vor dir steht oder wer vor dir ist. Das heißt, dass du dir im Klaren bist, dass du im Gebet nicht reden darfst, aus Verherrlichung für Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist eine Art Khushu'. Dass du dich nicht ablenken lässt durch irgendwelche Gedanken, dass du nicht über andere Sachen nachdenkst in deinem Gebet, als mit Dingen, die mit Allah subhanahu wa ta'ala zusammenhängen und woran du auch wirklich denken sollst. طيب. Das so viel, liebe Geschwister, für den Begriff von Khushu', wie wir gesagt haben. Und diese Ayah, die wir gerade eben gehört haben, in Surat al-Anbiya, Vers 90, sie pflegten sich mit den guten Dingen zu beeilen, zeigt das, man kann gute Dinge machen, aber man kann sich auch damit beeilen, gute Dinge zu machen. Du kannst zum Salat al-Jama'ah, zum Gemeinschaftsgebet kommen, in der letzten Raka'ah. Du kannst aber auch in der ersten Raka'ah kommen. Du kannst aber auch kommen, bevor Adhan ist. Das heißt, es sind verschiedene Stufen. Aber diese Menschen, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, sie pflegten sich mit den guten Dingen zu beeilen, das heißt anderen voraus zu sein. Und sie, wenn sie Dua gemacht haben, machten sie Dua aus zwei Gründen. Erstens, Raghaban, aus Begehren. Das heißt, sie wünschen sich Allahs Zufriedenheit. Sie wünschen das Paradies. Sie wünschen die Belohnung. Das erhoffen sie sich bei Allah subhanahu wa ta'ala. Aber gleichzeitig Rahaban, aus Ehrfurcht. Das heißt, aus Furcht vor Allah azza wa jal, aus Furcht, vor seiner Strafe, aus Wissen vor Allah, weil sie wissen um Allah, weil sie wissen, dass Allah alles weiß über sie Bescheid und so weiter und so fort. Das heißt, hier diese Aya zeigt uns sehr schön, dass der gläubige Mensch das Mittelmaß einzuhalten hat, wenn es um Hoffnung und Furcht geht. Ihr wisst ja, Hoffnung und Furcht, das sind diese beiden Flügel des gläubigen Menschen. Die beide müssen schlagen. Nur wenn beide Flügel schlagen, kann er als Vogel überleben. Sobald ein Flügel nicht mehr schlägt, indem der Mensch die Hoffnung aufgibt, zu viel Angst hat, oder indem er, wie es vielleicht bei den meisten Menschen ist, dass sie zu viel Hoffnung haben und keine Angst mehr haben, dann geht der Vogel, was ist, macht einen Absturz. Dann gehen wir zur nächsten Ibadah. Und zwar Al-Khashya. Al-Khashya, es heißt im Surat Al-Baqarah, das ist nicht übersetzt, so fürchtet nicht sie, sondern fürchtet mich. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir den Begriff Angst und Furcht zum dritten Mal gehört. Wir haben Khauf. Allah sagt, dass wir Angst vor ihm haben sollen. Nummer eins. Nummer zwei. Rahba. Haben wir auch mit Furcht übersetzt. Wir haben gesagt, entweder es ist das Gleiche oder es ist eine Form von Angst, die den gläubigen Menschen dazu bringt zu handeln. Tayyib. Jetzt gibt es eine dritte Form von Furcht. Al-Khashya. Und was ist die Khashya? Khashya, liebe Geschwister, entweder ist es das Gleiche wie die anderen beiden, aber im Koran al-Karim gibt es eine Ayah, wo Allah subhanahu wa ta'ala darauf hinweist, dass diese Khashya etwas Besonderes, eine besondere Form der Furcht ist. Denn Allah sagt, sinngemäß übersetzt, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ. Das heißt, sinngemäß übersetzt, die Gelehrten sind die Einzigen, oder besonders die Gelehrten sind diejenigen von Allahs Dienern, die Allah fürchten. Und aus dieser Aya, liebe Geschwister, lernen wir, dass die Khashya eine spezielle Furcht ist, und zwar, und dass sie den Gelehrten zugeschrieben wird. Warum ist sie deswegen eine spezielle Furcht? Was ist die Eigenschaft der Gelehrten im Gegensatz zu den Nichtgelehrten? Die Gelehrten sind diejenigen, die sich über Allah auskennen. Die Gelehrten sind diejenigen, die die Religion Allahs kennen. Die Gelehrten sind diejenigen, die das Wissen, was sie haben, umsetzen. Das ist der wahre Gelehrte. Der wahre Gelehrte ist derjenige, der über Allah Bescheid weiß, subhanahu wa ta'ala, und das umsetzt, was er über Allah weiß. Wenn er hört, dass Allah alles sehen kann, dann er hält sich niemals an einem Ort auf, an dem Allah ihn nicht sehen möchte. Wenn er hört, dass Allah alles hören kann, er wird niemals über einen Muslim etwas Schlechtes sagen. Wenn er hört, dass Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was in seinem Herzen ist, er wird niemals etwas Schlechtes über einen Muslim denken. Und so weiter und so fort. Das ist der wahre Gelehrte, der das umsetzt. Und deswegen sagen manche Gelehrte, dass das Wort Khashya bedeutet, Allah aufgrund von Wissen zu fürchten. Dass man, ihr wisst, man kann jemanden fürchten, aufgrund, weil man diese Person nicht kennt. Eine Sache nicht zu kennen, ist Grund dafür, Angst vor dieser Sache zu haben. Aber wenn du auf Allah subhanahu wa ta'ala kennst und ihn fürchtest aufgrund des Wissens, das du um seinen Namen und seine Eigenschaften hast, subhanahu wa ta'ala, dann ist es diese Form von Angst, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Und das ist eine Form von Khashya. Oder das ist das, was wir als Khashya bezeichnen. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Die Ayah, die ich vorher erwähnt habe, ist Surat Fatir 28. Surat Fatir, Surat 35, Vers 28. Allah fürchten von seinen Dienern eben nur die Gelehrten. Und damit sind nicht die Chemikalier, Chemiegelehrten gemeint und auch nicht die Biologen gemeint, sondern sind diejenigen Gelehrten gemeint, deren Wissen sie dazu bringt, Allah zu fürchten. Deren Wissen sie dazu bringt, Allahs Anordnungen umzusetzen und seinen Sünden aus dem Weg zu gehen. Tayyib. Kommen wir zur nächsten Ibadah. Alles Ibadat im Herzen. Inabah. Inabah übersetzen wir hier mit Zuwendung. Was ist damit gemeint? Lesen wir die Ayah. in Surat Az-Zumar, Surat 39, Vers 54, dort heißt es sinngemäß übersetzt, und wendet euch eurem Herrn reuig zu und seid ihm ergeben, bevor die Strafe über euch kommt, worauf euch keine Hilfe zuteil werden wird. Inaba ist ein anderer Begriff für Tauba. Inaba ist ein anderer Begriff für Tauba. Und deswegen verstehen wir unter Inaba die Zuwendung, dass wir uns Allah subhanahu wa ta'ala zuwenden in Reue aufgrund der Sünden, die wir begangen haben. Oder, dass wir uns Allah subhanahu wa ta'ala zuwenden, indem wir seine Anordnungen umsetzen. Denn derjenige, der Tauba macht, letztendlich, was will er sagen? Er sagt, oh Allah, ich bereue das, was ich gemacht habe, und ab jetzt unterlasse ich meine Sünde und versuche in der Zukunft, deine Anordnungen umzusetzen. Okay? Deswegen ist es eine Form oder ein anderer Begriff letztendlich für den Begriff der Tauba. Tauba, wie gesagt, bedeutet sich Allah subhanahu wa ta'ala reuevoll zuzuwenden, die Sünde zu unterlassen und vor sich vorzunehmen, die Sünde, die man begangen hat, nicht mehr zu tun. Wer das macht, so wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm vergeben. Isti'ana. Isti'ana, wir sagen im Surat al-Fatiha, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Nasta'in heißt, wir bitten dich um Hilfe. Al-Aun auf Arabisch ist die Hilfe. Isti'ana ist ebenfalls ein Ibadah. Und im Hadith heißt es, wa idha ista'anta fasta'in billah. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat Abdullah ibn Abbas, als er noch ein Kind war, diese wertvolle Nasiha gegeben, dass er ihm gesagt hat, wenn du jemanden um Hilfe bittest, dann wende dich erstmal an Allah. Dann bitte Allah Azza wa Jal erstmal um Hilfe. Und wir haben ja auch gesagt, dass nach einem Tafsir eine Aussage unter Tafsir gelten war, dass als Yusuf alayhi salatu wassalam den Traum gedeutet hatte für die beiden Leute, die mit ihm zusammen im Gefängnis waren, dann hat er dem einen von beiden gesagt, dass er sich an den König wenden soll und ihn daran erinnern soll, da gibt es jemanden im Gefängnis, der ist ein rechtschaffener Mensch, Yusuf, ein Prophet und so weiter, dass er eben aus dem Gefängnis rausbringt. Und nach einem Tafsir heißt es, dass Yusuf vergessen hatte, seinen Herrn subhanahu wa ta'ala zu erwähnen als erstes und deswegen verlebte er fis sijni bid'a sinin, deswegen blieb er im Gefängnis noch eine weitere Anzahl von einigen Jahren. Isti'ana. Was verstehen wir unter der Isti'ana? Es gibt verschiedene Fälle. Erster Fall, du bittest jemandem um etwas, wozu nur Allah imstande ist. Das ist zweifellos eine Ibadah und darf nur an Allah Azza wa Jal gerichtet werden. Und darunter verstehen wir zum Beispiel, du bittest Allah um Hilfe, dass er dich recht leitet, zum Beispiel. Das heißt, du bittest Allah subhanahu wa ta'ala um Hilfe. O Allah, hilf mir, indem du mich auf den rechten Weg leitest. O Allah, hilf mir, indem du mir die Kraft gibst, deine Prüfungen, die du mir auferlegst, zu bestehen. O Allah, hilf mir, die Wahrheit als Wahrheit zu erkennen und die Falschheit als Falschheit zu erkennen. O Allah, hilf mir, gib mir die Kraft, den Monat Ramadan zu fasten. O Allah, hilf mir dabei, gesund zu bleiben. Das sind alles Dinge, zu denen nur Allah imstande ist. Und wer sowas macht, der hat Tauhid, weil er glaubt, dass diese Eigenschaften nur Allah subhanahu wa ta'ala zustehen. Umgekehrt, wenn jemand sagt, oh so und so, wendet sich an jemand anderes außer Allah, wer auch immer, und sagt, oh du so und so, schenke mir Gesundheit. Denn automatisch diese Person, sie hat das nur gesagt, weil sie davon überzeugt ist, dass diese andere Person sie hören kann. Und das ist eine Eigenschaft Allahs. Weil kein Mensch kann einen hören überall, wo, egal wo man ist, ob man laut oder leise spricht, außer Allah Azza wa Jal. Es gibt keinen Menschen, der es kann. Tayyib. Und auch, was verbindet die Person? Die verbindet damit den Glauben dass diese Person dazu imstande ist, diese Fähigkeit hat, diese Macht besitzt, die nur Allah subhanahu wa ta'ala besitzt. Auch das ist eine Eigenschaft, die nur Allah gebührt. Seht ihr, wie eine Person, die Dua macht zu anderen außer Allah, ein Mushrik ist, weil sie diese Person schreibt dieser anderen Person Eigenschaften zu, die nur Allah subhanahu wa ta'ala haben kann. Zweiter Fall. Der zweite Fall, du bittest jemanden um etwas, wozu ein Geschöpf auch imstande ist. Wozu auch ein Geschöpf imstande ist. Das ist zweifellos erlaubt. Und deswegen kam einmal ein Mann vor der Schlacht von Badr zum Propheten sallallahu alaihi wasallam von Götzendienern und er bat den Propheten darum mitzukämpfen zu dürfen bei der Schlacht. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, kehre zurück, denn wir suchen keine Hilfe bei einem Götzendiener. Und die umgekehrte Schlussfolgerung ist, wenn du ein Muslim wärst, dann würden wir dich akzeptieren und deine Hilfesuche annehmen, indem wir dich mitkämpfen lassen. Und deswegen später, als er dann den Islam angenommen hat, beim dritten Mal, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn, mitmachen lassen. Es gibt noch viele Beweise dafür, dass diese Art von Hilfesuchen, wenn es darum geht, dass das Geschöpf dazu imstande ist, eine erlaubte Art ist, zweifellos. Dann sagt der Autor, rahimahullah ta'ala, Isti'ada. Isti'ada bedeutet, oder Ta'awud auf Arabisch bedeutet, um Zuflucht suchen. Und man meint damit den Ausdruck, meistens, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bevor man Koran liest. Aber allgemein darf man, eine Form von Ibadah ist, dass man bei Allah subhanahu wa ta'ala Zuflucht sucht. Das macht A'udhu billah. A'udhu billah heißt, O Allah, ich suche Zuflucht bei dir. Ist eine Art Hilfe suchen, eine spezielle Art von Hilfe zu suchen. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala die Surat An-Nas und Surat Al-Falaq herabgesandt, weil er uns dabei gebracht hat, wie man bei Allah um Hilfe sucht, beziehungsweise um Zuflucht sucht. Und das ist eine Art Schutz zu suchen vor Unheil. Also und Isti'ada verstehen wir das Zuflucht suchen oder Schutz suchen vor Unheil. Also nicht eine allgemeine Form von Hilfe suchen, sondern spezielle Hilfe. Vor was? Vor Unheil. Deswegen ist auch eine Sunnah, dass man zum Beispiel sagt, A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Ich suche Zuflucht bei den vollkommenen Worten Allahs vor dem Übel, das er erschaffen hat. Und hier lernen wir auch gleichzeitig, dass der Mensch Zuflucht suchen darf bei Allah Azza wa Jal, aber auch bei einer Eigenschaft Allahs subhanahu wa ta'ala. Denn die Eigenschaften gehören zu ihm subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam im Hadith, A'udhu bi wajhik, das heißt, ich suche Zuflucht bei deinem Angesicht. Ich suche Zuflucht bei deinem Angesicht. Und das Angesicht Allahs subhanahu wa ta'ala ist eine Eigenschaft Allahs subhanahu wa ta'ala, an die Ahle Sunnah und Jama'ah fest glaubt. Und die Ahle Sunnah und Jama'ah, sie glaubt an alles, was Allah subhanahu wa ta'ala sich selbst zugeschrieben hat an Eigenschaften. Und nur, dass wir sagen, die Art und Weise, das heißt die Beschaffenheit dieser Eigenschaft, Allahu a'lam. Niemand kennt sie außer Allah. Genauso wie wir nicht wissen, wie Allah subhanahu wa ta'ala alles weiß, genauso wissen wir nicht, wie seine Hände und wie sein Angesicht aussieht. Das ist genau das Gleiche. Das Gleiche, wir sagen in Bezug auf die Eigenschaften, genau das Gleiche, was wir sagen in Bezug auf die Eigenschaften des Wesens und umgekehrt. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, A'udhu bi ridaka min sakhatik. Ich suche Zuflucht bei deiner Zufriedenheit vor deinem Zorn. Subhanallah, es gibt niemanden, bei dem man Zuflucht sucht vor ihm selbst, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, bringt uns bei, dass in Surat Al-Imran und der Prophet hier, sallallahu alaihi wasallam, A'udhu bi ridaka min sakhatik. Ich suche Zuflucht bei deiner Zufriedenheit vor deinem Zorn. Denn wenn du von Allah fliehen willst, wo willst du hin? Du fliehst von Allah zu Allah, Azza wa Jalla. Und dann sagt er, A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Das ist auch ein Dua. Ich suche Zuflucht bei den vollkommenen Worten Allahs vor dem Übel, dass er erschaffen. Denn das Sprechen ist eine Eigenschaft Allahs, Azza wa Jal. Deswegen darf man Zuflucht suchen bei diesen Worten Allahs subhanahu wa ta'ala. Tayyib, das ist so viel zu dem Begriff der Isti'ada. Und natürlich auch hier gilt wieder parallel das Gleiche. Wer Schutz sucht vor Unheil bei einem Menschen, wenn er dazu imstande ist, wie zum Beispiel eine Person, die ist auf der Flucht und sie klopft bei einer Tür und sagt, ich suche Zuflucht bei dir vor jemandem, der mich verfolgt, dann diese Sache ist eine erlaubte Form der Zufluchtsuche, erlaubte Form der Isti'ada, denn dazu ist der andere Mensch auch imstande. Aber wenn er sagt, ich suche Zuflucht bei Iblis, oder ich suche Zuflucht bei den Djinn vor irgendjemandem, oder ich suche Zuflucht bei den Engeln vor das und das, das wäre eine fatale und gefährliche Form von Schirk, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Tayyib, dann gehen wir zur nächsten Ibadah über. Istighatha. Istighatha, liebe Geschwister, ist auch eine Form von Isti'ana. Istighatha ist auch eine Form von um Hilfe suchen, aber hier geht es um eine Notsituation. Es geht hier um einen Notfall. Es geht hier um Errettung. Und zwar sagt er, Istighatha heißt also, um Errettung zu flehen. Um Errettung zu flehen. Also das ist schon die höchste Stufe von einer Notsituation, bei der, wie eine Person, die wie gesagt auf dem Schiff ist und die das Meer schlägt Wogen und der Mensch hat Angst zu ertrinken und er hat keine andere Möglichkeit mehr, als sich an Allah subhanahu wa ta'ala zu wenden, dass er das Meer wieder beruhigen soll, subhanahu wa ta'ala. Und das nennt man Istighatha. Das heißt, und das kommt vom Wort Rauth und Al-Rauth ist eben die Errettung. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ, gedenke, als ihr euren Herrn um Hilfe anflehtet. Da erhörte er euch, also Allah liebt es, sonst hätte er das Gebet nicht erhört. Ich werde euch mit 1000 von den Engeln beschützen, unterstützen, untereinander reitend. Und diese Sache war in Surat Al-Anfal, das ist Surat Al-Anfal, geht um die Schlacht von Badr. Geht um die Schlacht von Badr. Das so viel zu der Istighatha. Wir haben gesagt, also um Errettung flehen in einem Notfall. Und wer es dort haben, liebe Geschwister, nämlich der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seiner Armee auf ungefähr mit 300 Leuten, gut 300 Leuten, auf eine Armee von 1000 Leuten getroffen. Das heißt, die dreifache Menge war vor ihm. Wer kann sie erretten in diesem Fall, außer Allah subhanahu wa ta'ala? Und es gibt in einem Hadith in Musnad von Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, eine Überlieferung, in der es heißt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Abu Bakr sagte und zu Umar, mit einem von euch beiden ist Jibril und mit dem anderen von euch beiden ist Mikael und Israfil alaihi salam ist ebenfalls anwesend bei dieser Schlacht. Das ist eine Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala aus dieser Situation, zu der nur Allah azza wa jal imstande ist. Aber wenn man um Hilfe fleht und diese Sache, dazu ist ein Mensch imstande, ist kein Problem. Auch dieser Begriff Istighatha ist also nicht nur reserviert in Bezug auf eine Ibadah für Allah. Wie es heißt in Surat Al-Qasas, فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِهِ. Surat Al-Qasas, Vers 15 heißt es, hier hört das Wort raus, فَاسْتَغَاثَهُ. فَاسْتَغَاثَهُ kommt von Istighatha. Kommt von diesem Begriff, den wir gerade eben gehört haben und gemeint ist, übersetzt, daraufhin hat ihn jemand aus seiner eigenen Sippe um Hilfe gebeten gegen seinen Feind. Und es geht hier um die Geschichte von Musa, alayhi salatu wassalam, als er nach Ägypten kam, als er in Ägypten war und als er dort versehentlich einen Menschen getötet hatte. Da hat er nämlich zwei Leute gesehen, wie sie einander gekämpft haben. Der eine von ihnen hat ihm Hilfe gebeten und dann hat Musa geholfen, hat er dann versehentlich den getötet. Und dieses um Hilfe bitten heißt hier Istighatha. Und ich will nur damit sagen, dass dieser Begriff Istighatha kann verwendet werden in Form einer Ibadah nur für Allah Azza wa Jal oder auch in Form einer Bitte um Hilfe in einem Notfall, zu der auch ein Mensch imstande sein kann. Gehen wir rüber zur nächsten Ibadah. Al-Dhabh, die Opferung. Allah subhanahu wa ta'ala hat im Quran Karim gesagt, und das sollte Ibrahim sagen, in Surat Al-An'am, Surah 6, Vers 162, 163, قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Sprich, mein Gebet, mein Schlachtopfer, mein Leben und mein Sterben, alles gehört Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrn der Weltenbewohner. La sharika, er hat keinen Teilhaber. Das heißt, ich mache ihn in diesen vier Dingen nicht zu einem Teilhaber, nicht zu einem Sharik. So ist es mir befohlen worden. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ. Das heißt, Allah hat mir das so befohlen. Also es ist eine Form von Tawhid und eine Form von Ibadah, die nur Allah Azza wa Jal alleine gebührt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat verflucht jeden Menschen, der schlachtet für jemanden anderes außer Allah Azza wa Jal. Aber das Schlachten ist von unterschiedlicher Art. Nicht jeder, der schlachtet, macht dies als eine Annäherung zu Allah Azza wa Jal. Nicht jeder, der schlachtet, macht dies als eine Form von Ibadah. Manche wollen schlachten, um zu essen einfach. Okay? Deswegen, wir sagen, wenn es beim Schlachten um die Verherrlichung der Person geht oder des Wesens geht, für die geschlachtet wird, dann ist es eine Form von Ibadah. Ich mache also, ich schlachte ein Tier, um die Zufriedenheit zu erlangen, um Belohnung zu erlangen im Jenseits, damit mir Sünden vergeben werden. Diese Sache gebührt nur Allah Azza wa Jalla. Und trachten nach seiner Zufriedenheit, dass Allah subhanahu wa ta'ala mich ins Paradies eingehen lässt. Dass ich Hasanat bekomme, gute Taten mir gut geschrieben werden und so weiter. Das ist eine Sache, die gebührt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Oder zum Beispiel, ich schlachte, um eine Pflicht zu erfüllen, wajib. Wann? Ja, zum Beispiel habe ich mir ein Schlachten selbst auferlegt. Oder nach manchen Gelehrten ist das Schlachten am Eidtag eine Pflicht. Und so weiter. Dann diese Sache, wenn ich sie mache, das darf nur für Allah gemacht werden, weil es ja wajib ist, Pflicht ist. Dann darf es nur für Allah alleine gemacht werden. Aber eine zweite Form ist, wenn ich das für Gäste mache. Ich bekomme Gäste, ich brauche etwas zu essen und so schlachte ich das Tier, natürlich immer im Namen Allahs, subhanahu wa ta'ala, und dieses Tier schlachte ich, damit mein Gast etwas zu essen hat. Ist kein Problem. Und wenn ich das auch noch mache, damit Allah mit mir zufrieden ist, weil das Schlachten für einen das Bedienen, das gute Bewirten eines Gastes, ist zweifellos, gehört zur Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, vielmehr sogar zur Sunna von Ibrahim, alaihi salatu wasallam. Genauso zum Genießen, zum Essen. Ich liebe zum Beispiel ein bestimmtes Fleisch zu essen, meinetwegen Hirsch, oder Gazelle, oder Schaf, oder was weiß ich. Dann, ich schlachte dieses Tier, um dieses Fleisch zu essen im Namen Allahs. Auch diese Sache ist zweifellos eine erlaubte Angelegenheit. Da können wir nächste Ibadah, An-Nadr. An-Nadr, liebe Geschwister, bedeutet Gelübde übersetzt. Und Gelübde, An-Nadr kann eine Form von Ibadah ebenfalls sein. Allah sagte subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Insan, in der siebten Ayah, Surah 76, Vers 7, يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. Sie erfüllen das Gelübde. Allah beschreibt die gläubigen Menschen. Er sagt, sie erfüllen das Gelübde. Das heißt, er beschreibt sie als gläubige Menschen mit dieser Eigenschaft. Das heißt also eine Eigenschaft, die Allah in ihnen liebt. Das hat er sie nicht erwähnt. Und sie fürchten einen Tag, dessen Übel sich wie im Flug ausbreitet. Also die Fürcht, die Al-Khauf, deshalb darüber haben wir schon gesprochen. Aber es geht hier um das Wort Gelübde. Um das An-Nadr. An-Nadr, liebe Geschwister, bedeutet, sich etwas aufzuerlegen, was der Gesetzgeber einem nicht auferlegt hat. Okay? Nadr bedeutet, dass ich mir etwas auferlege, dass ich mir etwas zur Pflicht mache, was Allah subhanahu wa ta'ala mir nicht zur Pflicht gemacht hat. Zum Beispiel, wenn eine Person sagt, ich verspreche Allah, dieses Jahr Hajj zu machen. Das ist Nadr. Was ist das Urteil darüber? Er muss diesen Nadr ausführen. Jemand sagt, ich verspreche Allah, einen Monat zu fasten. Er muss dieses Nadr ausführen. Jemand sagt, ich verspreche Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er mir ein Kind schenkt, dass ich ein Jahr lang faste. Er muss diesen Nadr ausführen. Ja? Und das natürlich, sofern es eine Ta'a ist, das heißt, sofern es etwas ist, was Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt hat zu machen, ansonsten, wenn es um Dinge geht, die verboten sind, dann natürlich gilt das nicht. Also eine Person, sie sagt, eine Frau zum Beispiel sagt, ich verspreche Allah, ich werde meine Eltern besuchen, werde zu ihnen reisen, auch wenn mein Mann nicht mitkommt. Das heißt auch ohne Mahram. Wir sagen, das ist Haram für dich, das darfst du gar nicht erst ausführen. Und wann man dafür Kafara machen muss, Sühne machen, wann nicht, das ist ein Thema, das die Fuqaha behandeln. Wir sind jetzt hier im Bereich der Aqidah. Also, Wenn man also, zum Beispiel kann man ein Nether, haben wir Beispiel, wenn also man als Nether eine Ibadah macht, dann nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, das ist eine eindeutige Sache. Das heißt, wenn ich sage, Nether fasten oder Nether zu, beten, dann sind das Dinge, die nur für Allah gelten und so dürfen sie auch nur, darf diese Form von Nether nur für Allah subhanahu wa ta'ala alleine gemacht werden. Und so weiter und so fort. Das waren jetzt verschiedene Formen der Ibadat. Und so viel hat der Autor uns mitgeteilt, möge Allah ihn belohnen, über die erste Grundlage, und zwar Ma'rifatullah, die Kenntnis um Allah subhanahu wa ta'ala. Wir gehen jetzt weiter, inshallah ta'ala, nutzen die Zeit aus, um über den nächsten Teil zu sprechen. Und zwar über die zweite Grundlage, die Grundlage, und zwar die Erkenntnis der Religion des Islams mit ihren Beweisen, mit seinen Beweisen. Und zwar geht es um Ma'rifatul Islam bi adillatihi. Der Autor sagt, gemeint ist die Ergebenheit Allahs durch den Tauhid und die Unterwerfung Allahs durch seine Gehorsamkeit und die Lossagung vom Polytheismus und seinen Anhängern. Das war die Definition von Islam. Also wenn jemand dich fragt, was bedeutet Islam, dann kannst du ihm antworten, es bedeutet, sich Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Tauhid, mit dem islamischen Monotheismus zu unterwerfen. Sich ihm zu ergeben. Sich Allah subhanahu wa ta'ala durch Gehorsamkeit ihm gegenüber, Ta'a, zu unterwerfen. Und dass man sich lossagt vom Schirk und seinen Anhängern. Das ist eine Form der Definition von Islam. Und natürlich kann man das auch anders formulieren. Das ist nicht unser Punkt. Unser Punkt ist, wir wollen verstehen, was letztendlich von uns verlangt ist. Erstens, dass wir uns Allah Azza wa Jal durch den Tauhid ergeben. Und das schließt jede Form von Schirk aus. Egal, ob sie Dreifaltigkeit genannt wird oder ob sie anders genannt wird. Allah subhanahu wa ta'ala wird alleine angebetet und ihm gebühren seine Eigenschaften ganz alleine und seine Namen auf die vollkommen schönste Art und Weise, wie wir bereits darüber gesprochen haben. Wichtig ist für uns, durch diesen Satz, wenn du Muslim sein willst, hast du dich Allah zu ergeben, so wie Allah es will und nicht so wie du es willst. Deswegen, du ergibst dich Allah mit dem Tauhid, das heißt auf eine Art und Weise, wie Allah es will. Tauhid, haben wir gesagt, bedeutet etwas zu einem machen, gemeint ist, Allah subhanahu wa ta'ala an ihn als einen einzigen Gott, Ilah und Rabb zu glauben und ihm auch seine Namen und Eigenschaften zuzuschreiben, die ihm gehören. Die Gehorsam Allahs durch seine, Entschuldigung, die Unterwerfung an Allah subhanahu wa ta'ala durch seine Gehorsamkeit, durch seine Ta'a, das bedeutet, dass wir das machen, was Allah von uns verlangt hat und den Verboten aus dem Weg gehen, nicht weil Allah das braucht, nicht weil wir Allah dadurch einen Gefallen tun, sondern Allah, der uns erschaffen hat, der weiß, dass unser Körper funktioniert nur, wenn wir essen und wir trinken, hat uns Essen und Trinken gegeben. Genauso sagt er zu dir, die Seele, die du nicht sehen kannst, sie funktioniert auch nur, indem du La ilaha illallah umsetzt. Indem du diese Verbote unterlässt, indem du diese gute Taten umsetzt. Das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns letztendlich verlangt hat, weil das zu unserem eigenen Heil und zu unserem eigenen Wohl ist. Und als drittes, du kannst kein Muslim sein, ohne dass du dich lossagst vom Schirk. Weil Schirk ist genau das Gegenteil vom Tauhid. Also musst du sagen, ich bin frei vom Schirk, ich möchte mit Schirk nichts zu tun haben und darfst auch nichts umsetzen, was Schirk ist, weder in deinen Aussagen, noch in deinen Taten, noch in deinem Herzen, sollst du jemanden anderes vergöttern, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und genauso mit seinen Anhängern, dass man sich von den Anhängern des Schirk lossagt, darüber haben wir bereits ausführlich gesprochen, als wir über die Loyalität zu Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen haben. Dann sagt der Autor, rahimahullah ta'ala, dass die islamische Religion aus drei Stufen besteht, der Islam, der Iman und der Ihsan. Wir alle kennen den berühmten Hadith von Jibril a.s., über den wir später inshallah ta'ala ausführlich sprechen werden, aber hier geht es darum, dass jede Stufe der Religion Islam, Iman, Ihsan hat bestimmte Bauteile, aus der sie besteht. Was bedeutet das Ganze? Die Begriffe Islam und Iman, das sind zwei Begriffe, liebe Geschwister, die manchmal genau das Gleiche bedeuten und manchmal unterschiedliche Bedeutungen haben. Wenn ich dich frage allgemein, ein Muslim, ist es vorstellbar, dass ein Muslim nicht an Allah glaubt? Ist nicht vorstellbar. Tayyib, aber im Islam, in den fünf Säulen des Islam, kommt nicht der Glaube an Allah vor. Da kommt das Glaubensbekenntnis vor, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und so weiter und so fort, ja. Aber da kommt auch nicht vor der Glaube an die Engel, da kommt nicht vor der Glaube an die Bücher und so weiter und so fort. Das aber trotzdem ist nicht vorstellbar, dass ein Muslim Muslim ist, ohne dass er an den Koran glaubt. Deswegen, wenn ich dich auf Anhieb fragen würde, was also der Unterschied zwischen einem Muslim und einem Gläubigen, wir sagen, es ist gleich. Und du hast auch recht, je nachdem, wie du es eben meinst. Und wir müssen eben lernen, dass diese Begriffe im Koran und der Sunna manchmal als Synonyme vorkommen. Das heißt, sie haben die gleiche Bedeutung. Aber manchmal kommen sie auch als Worte vor, die nicht die gleiche Bedeutung haben. Die Gelehrten sagen, wenn die beiden Worte in unterschiedlichen Kontexten vorkommen, haben sie die gleiche Bedeutung. Mu'min, Muslim ist dann das Gleiche. Wenn die beiden Worte im gleichen Kontext vorkommen, im gleichen Satz, im gleichen Hadith, dann bedeuten sie nicht das Gleiche. Dann bedeutet Islam zum Beispiel die fünf Säulen, die Glaubensbekenntnisse, das Gebet, die Zakat, das Fasten, die Hajj und der Iman, der Glaube an Allah, die Engel, die Bücher, die Gesandten, den jüngsten Tag und die göttliche Vorherbeschwörung, die sechs Säulen. Oder kann bedeuten, dass Islam geht es um die äußerlichen Taten, die man sieht, die offensichtlichen Taten, die man sehen und hören kann. Und Iman geht es um die Taten des Herzens. Und je nachdem, wie man es eben definiert, je nachdem, wie es vorkommt, hat es unterschiedliche Bedeutungen. Hier in diesem Zusammenhang jetzt, wenn wir reden von den drei Stufen der islamischen Religion und wir sagen Islam, Iman, Ihsan, dann natürlich, wir meinen damit unterschiedliche Stufen. Da meinen wir damit, Islam ist das, was du mindestens machen musst, um ein Muslim zu sein. Iman ist die Stufe darüber. Und Ihsan ist das sozusagen das Sahnehäubchen, damit du den Islam auf beste Art und Weise umgesetzt hast. Okay? Das wie gesagt, damit wir diese Begriffe nicht miteinander verwechseln und dass wir wissen, diese Begriffe kommen unterschiedlich vor. Die Säulen des Islam, das haben wir gerade eben gesagt, brauchen wir nicht noch einmal erwähnen, die fünf Säulen. Aber was auffällt bei den fünf Säulen ist, dass die erste Säule eigentlich zwei Säulen sind. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Gesandter ist. Das sind eigentlich wie zwei Säulen, aber sie sind als eine zusammengefasst und der Grund dafür ist natürlich klar, weil diese beiden Säulen voneinander praktisch nicht trennbar sind. Die praktische Umsetzung des Tawhid geht nur über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ich kann nicht wissen, was Allah an Namen und Eigenschaften zusteht. Ich kann nicht wissen, wie Allah möchte, dass ich ihn anbete, wenn unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mir das nicht vorgemacht hat. Ich denke, die Sache ist eindeutig. Ansonsten die Säulen des Islam, denke ich, die Geschwister kennen das. Und der Beweis für das die Shahada, der Beweis für das Zeugnis, ist die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, Shahid Allahu أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Allah bezeugt in Wahrung der Gerechtigkeit, dass es keinen Gott gibt außer ihm. Allah bezeugt das. Ihr wisst, bezeugen bedeutet, wie jemand, der anwesend ist bei einem Ereignis und mit eigenen Augen gesehen hat. So sicher ist er. Wenn du sagst, أَشْهَدُ, bedeutet das, als würdest du mit eigenen Augen sehen, so sicher bist du dir von diesem Zeugnis. Denn ein Mensch sagt erst vor Gericht aus und bezeugt für oder gegen jemanden, wenn er sich seiner Sache sicher ist. Und so sicher sollst du dir sein, wenn du bezeugst, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Zweifel haben hier keinen Platz. Allah bezeugt, subhanahu wa ta'ala, dass es keinen Gott gibt außer ihm. Also Allah azza wa jal, bei seiner Größe, subhanahu wa ta'ala, bei seinem Überblick über seine Geschöpfe, Allah bei seinem Wissen, was er hat über alles, bei dem, was alles sehen kann, er sagt ja, von all dem, was es gibt niemanden, der es wert ist, angebetet zu werden, außer ich. Ich bezeuge das, sagt er zu dir als Nummer 1. Ich bezeuge das. Dann sagt er ebenso die Engel. Die Engel, die begrüßt, haben eine Größe, die ist für uns unvorstellbar. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns über manche von ihnen berichtet, unter anderem über Jibril alaihi salatu wasalam, und das habt ihr selbst mitbekommen. Und die Anzahl der Engel ist eine Größe, die niemand kennt außer Allah subhanahu wa ta'ala. Es reicht für uns zu wissen, dass es keinen Platz gibt am Himmel, der so groß ist wie eine Handbreite, ohne dass es an ihm einen Engel gäbe, der nicht gerade betet, im Stehen oder im Ruku' oder im Sujud ist. Und diese Engel alle, sie ebenfalls bezeugen, bei allem, was sie gesehen haben, der Schöpfung, es gibt niemanden, der der Anbetung würdig ist, außer Allah. Allah sagt als drittes, die Gelehrten ebenfalls. Die, die Wissen besitzen, die Ilm besitzen. Sie alle bezeugen, dass es keinen Gott gibt, außer Allah, dem Allmächtigen, dem Allweisen. Deswegen, die Frage an einen einfachen Menschen ist, zu welcher Gruppe möchtest du gehören? Möchtest du dieser Gruppe gehören, die von Allah angeführt wird, die, zu der die Engel gehören und zu der die Gelehrten gehören? Wer bleibt übrig? Die Leute, die keine Ahnung haben. Also entweder gehörst du zu der ersten Gruppe oder du gehörst zu der zweiten Gruppe, und es ist eine große Ehre, dass die Engel zusammen erwähnt werden mit Allah Azza wa Jalla und dass die Gelehrten erwähnt werden mit Allah Subhanahu wa Ta'ala und mit den Engeln zusammen. Die Bedeutung. Was ist die Bedeutung von La ilaha illallah? Die Bedeutung von La ilaha illallah ist eindeutig, dass es niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist, außer Allah Azza wa Jalla. Wir übersetzen das mit, es gibt keinen Gott außer Allah. Aber wenn wir sagen, es gibt keinen Gott außer Allah, wie im Arabischen, das heißt La ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer Allah. Das ist genau die perfekte Übersetzung dafür. Nur die Frage ist, gibt es wirklich keine Götter außer Allah? Dann im Koran al-Karim gibt es Hinweise darauf, dass es andere Götter gibt außer Allah, subhanahu wa ta'ala. Nur wir sagen, es sind falsche Götter. Und deswegen heißt in Surat Hud, in der 101. Ayah, ihre Götter, die sie anstatt Allahs anrufen, haben ihnen nichts genützt. Als der Befehl deines Herrn kam und sie richteten sie nur noch mehr zugrunde. Also hier wird von Göttern gesprochen. Nur, was sind diese Götter? Die Steine, das Essen, was auch immer sie angebetet haben, neben Allah subhanahu wa ta'ala. Und das sind falsche Götter, aber Gott, sprachlich gesehen, ist derjenige, den du vergötterst. Auf Arabisch, Al-Ilah, ist derjenige, Al-Ma'bud, ist derjenige, den du anbetest, den du vergötterst. Deswegen, es kann zu Recht sein oder zu Unrecht. Deswegen ist die nicht die Übersetzung, sondern die Erklärung von La ilaha illallah, ist, dass es keinen Gott gibt, der zu Recht angebetet wird, oder keinen Gott gibt, der der Anbetung würdig ist, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagt der Autor hier, diesen Satz, den ich gerade eben erwähnt habe, und wenn wir sagen, La ilaha, es gibt keinen, dann lehnen wir und negieren wir alles, was neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet wird, und außer Allah ist dann die Bestätigung, und nur durch Negation und Bestätigung, nur durch diese beiden Säulen zusammen, kann der Islam eines Muslims existieren und korrekt sein. Und wir haben ein sehr schönes Beispiel, sagt der Autor als vorletzte Ayah für uns heute, inshallah ta'ala. Er sagt, ein Beispiel dafür ist im Koran al-Karim, und zwar bei Ibrahim a.s. in Surat al-Zukhruf heißt es, und als Ibrahim zu seinem Vater und seinem Volk sagte, gewiss, ich sage mich los von dem, dem ihr dient. Was ist das? Ich sage nicht los von dem, wo ihr dient, heißt La ilaha. Das ist die Bedeutung von, es gibt keinen Gott. Außer demjenigen, der mich erschaffen hat. Das ist Afarab illa alladhi fatarani. Fatarani heißt erschaffen hat, der mich erschaffen hat. Wir sagen illallah. Das ist sozusagen, damit wir sehen, diese Worte, die haben praktische Anwendung und wie sie sich immer wieder im Koran Karim zeigen. Und das Schöne ist, dass Ibrahim a.s. gesagt hat, illa alladhi fatarani. Das heißt, außer demjenigen, der mich erschaffen hat. Weil dieses Wort, der mich erschaffen hat, weist darauf hin, auf die Rububiyya von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er der einzige Rabb ist. Weil erschaffen ist eine Eigenschaft der Rububiyya, wie wir bereits gelernt haben. Und dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Rububiyya und der Uluhiyya. Denn wenn es Allah ist, der einzige Rabb ist, dann ist er auch der einzige, der Ilah ist. Aus der Rububiyya folgt kategorisch, das heißt bedingungslos, die Uluhiyya. Und dann für die letzte Ayah für heute, liebe Geschwister, gibt es eine weitere Ayah, die der Autor hier erwähnt hat. Sag, o Leute der Schrift, kommt her zu einem zwischen uns und euch gleichen Wort. In dieser Ayah geht es darum, dass die Christen aus Najran zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam nach Medina gekommen sind und sie wollten mit dem Propheten diskutieren über Isa alaihi salatu wassalam. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam die ganzen Argumente und Beweise gegeben, wie er mit ihnen diskutieren soll und wie er sie überzeugen soll. Und eine Sache, die er sagen sollte, war, O Leute der Schrift, ja Ahl al-Kitab, kommt her zu einem zwischen uns und gleichem Wort. Was ist das gleiche Wort zwischen den Nasara und zwischen den Muslimen? Es ist La ilaha illallah. Es ist das gleiche Wort, weil das ist es, was Isa alayhi salatu wasalam den Christen damals verkündet hat. Und das steht in ihrem Buch bis an den heutigen Tag als das erste Gebot, du sollst neben mir keinen anderen Gott haben. Und das ist La ilaha illallah. Und das ist es, wozu der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie aufrufen sollte. Nicht zu, dass wir die Frauen Hijab tragen sollen, nicht, dass sie Zinsen unterlassen sollen, nicht, dass sie Alkohol aufhören sollen, nicht, dass sie Schweinefleisch aufhören sollen zu essen, sondern zu La ilaha illallah. Weil wenn das funktioniert, dann ist alle anderen nachher leicht. Weil wenn sie nur an einen Gott glauben, nur einen dienen, ist einfach. Dann argumentiert man mit ihnen mit den Aussagen Allahs. Aber wenn sie das ablehnen, dann werden sie alles andere erst recht ablehnen und dann wird es für sie auch keine Errettung geben. Kommt her zu einem zwischen uns und euch gleichem Wort, dass wir niemandem dienen außer Allah und ihm nichts beigesellen und dass nicht die einen von uns die anderen zu Herren außer Allah nehmen. Doch wenn sie sich abkehren, dann sagt bezeugt, dass wir Allah ergeben sind. Das heißt, wenn der Christ sagt, nachdem du ihn zu aufgerufen hast, zu es gibt keinen Gott außer Allah und er sagt, nein, ich will das nicht, Allahu Akbar, was bleibt übrig außer dem Schirk? Du hast ihn ja nur zum Tawhid aufgerufen. Deswegen ist kein Problem, ihr könnt eure Religion behalten, aber wenn ihr gefragt werdet, dann seid so ehrlich und sagt, dass wir euch zu La ilaha illallah aufgerufen haben und zu nichts anderem. Surat Al-Imran, Vers Nummer 64. Das war's, was wir heute inshallah uns vornehmen wollten. Auch wenn wir teilweise ein bisschen zügig durch die Sachen durchgehen, Alhamdulillah, die Unterrichte werden ja aufgenommen und derjenige Muslim, der seine Religion lernen will, sowieso hört sich den Unterricht nicht nur einmal an, sondern ein zweites und drittes Mal und bereitet auch den Unterricht für das nächste Mal vor, damit er inshallah ta'ala nur noch diese Lücken füllen muss, die er nicht verstanden hat. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.